Na, sehen Sie, begrüßte Wittmann am Mittag Fräulein Böhle. Na, sehen Sie, schöne Seelen finden sich zu Wasser und zu Lande. Die Götter haben mein Flehen erhört. Ganz wie damals, als Rittershaus vorgestellt hatte, Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Herr Wittmann, machte er eine leichte Verbeugung und streckte ihr die Hand hin. Auf gute Kollegenschaft, Fräulein. Und diesmal ergriff Martha herzhaft die dargebotene Hand und lächelte. Auf gute Kollegenschaft! Sie hatte in der Zwischenzeit manches gelernt und fühlte aus dem Ton salopper Vertraulichkeit, den sich die meisten Beamten im Verkehr mit den weiblichen Angestellten erlaubten, kaum mehr die Ungezogenheit heraus. Wittmann sah sich im Büro um. Wohin platzieren wir sie denn? Da hinten, gegenüber vom Herrn Stehkragen, ist noch ein Sitz frei. Also, nehmen Sie Platz und schmücken Sie unser Heim. Und so kam es, dass Benno Stehkragen, wenn er von seinem Drehstuhl nicht nach rechts, nicht nach links, sondern geradeaus schaute, das höchst sehenswerte Fräulein Böhle erblickte. Und er guckte jetzt öfter von seiner Arbeit auf, als es sonst seine Gewohnheit gewesen war, und seine beweglichen, dunklen Augen nahmen dabei einen ruhigen, beschaulichen Blick an. Etwa so, als betrachte ein Kunstfreund aufmerksam ein seltenes Meisterwerk, das immer neue Wunder offenbarte. Das erste Mal am Tag schaute Benno Stehkragen des Morgens, wenige Minuten nach 8 Uhr empor, wenn Martha sich niedersetzte. »Guten Morgen, Herr Stehkragen«, sagte sie dann, indem sie die Schreibärmel überstülpte. »Guten Morgen, Fräulein Tulpe«, erwiderte Benno und erntete ein freundliches Lächeln. Er begrüßte sie jeden Vormittag mit einem anderen Blumennamen, und ihm schien an jedem Tag, dass just der heute gewählte Name am besten für sie passe. Das zweite Mal hoben sich seine altmodischen Brillengläser gegen 10 Uhr, und dann sahen Bennos Augen zwei stattliche Schinkenbrote hinter Marthas kerngesunden Zähnen verschwinden. Sein Blick frug ermunternd, »Schmeckt's?« Und ein Gegenblick antwortete vergnügt, »Danke, ausgezeichnet.« Und einmal fantasierte Benno vor sich hin, »Wenn ich jetzt das Schwein wär, von dem der Schinken abstammt, und ich wär gemästet, und ich tät 3 Zentner wiegen, Gott behüt, und es käm der Metzger, und tät sagen, Benno Schwein, tät er sagen, du musst jetzt sterben, denn da ist ein reizender Gaumen, ein Gaumen von einer Königin, und die Königin muss notwendig 2 Schinkenbrote essen, sonst kann sie kein Kopierbuch registrieren. Dann...« Er brach die Fantasie je ab, denn der Gedanke, ein Schwein, ein verbotenes, unreines Tier zu sein, war seinem strenggläubigen Gemüt doch zu schreckhaft. Das dritte Mal guckte Benno Stehkragen geradeaus um 11:45 Uhr. Da fingen im Büro die Vorbereitungen zur Mittagspause an. Die Federhalter wurden beiseite gelegt, Formulare in die Fächer eingeordnet, Schubladen, Schränke verschlossen, Hände gewaschen und gemächlich die Arbeitsjoppen mit den Straßenröcken vertauscht. »Es ist noch nicht 12, meine Herrschaften«, rief Wittmann täglich gereizt und erhielt täglich prompt die Antwort. »In Ihrer Uhr geht nach. Uffmann ist schon 3 Minuten drüber.« Benno beobachtete, wie Martha die Schreibärmel herunterzog, sie glatt strich und in der Pultschublade verwahrte. »Von Samt und Seide sollten sie sein«, dachte er, »und nicht von schundigem Leinen. Und lauter rote Herzchen sollten drauf gestickt sein. Und ganz oben, das oberste Herzchen, wo die Sicherheitsnadel durchgeht, wenn sie sich die Schreibärmel feststeckt. Das wäre dem Benno Stehkragen sein Herz. Und tät jeden Morgen und jeden Nachmittag sagen, »Autsch, sie tun mir weh, Fräulein Reseda«, und es tät ein kleiner Blutstropfen herausquellen und den Schreibärmel hinunterlaufen, wo jetzt die schwarzen Tintenkleckse hinunterlaufen, bis zuletzt der ganze Schreibärmel rot wär, und dann tät sie ihn wegwerfen und dem buckligen Benno Stehkragen sein Herz dazu.« »Mahlzeit, Herr Stehkragen«, sagte Martha und wandte sich zum Gehen. »Mahlzeit«, sagte Benno und machte sich langsam fertig. Am Portal der Bank aber holte er sie wieder ein und lief neben ihr her, die Kaiserstraße hinunter, vom Bahnhofsplatz bis zum Uhrtürmchen, ohne ein Wort zu sprechen. Wie ein Hündchen lief er neben ihr her, und seine Gedanken liefen dabei die konfusesten Pfade, die alle von dem Wegweiser »Wenn« abzweigten. Diese Begleitung war Martha etwas lästig. Aber sie wollte den spaßhaften Bureaugenossen nicht kränken, und so ließ sie ihn gewähren, bis zum Uhrtürmchen. Dort nickte sie ihm zu, sagte »Adieu« und stieg in die elektrische. Benno bog in die Promenade ein, ging durch die große Gallusgasse, über den Rossmarkt nach dem koscheren Restaurant, in dem er seit Jahren zu Mittag speiste. Und Marthas »Adieu« begleitete ihn auf seinem Weg und leuchtete ihm voraus wie der Stern den heiligen drei Königen. Dieses »Adieu« schwamm als Markklößchen in der Suppe, kicherte ihn an aus den Preiselbeeren und lachte ihm als Rosine aus dem Chalet entgegen. Und die kleinen Bläschen, die im Selterswasser aufstiegen, das waren lauter kleine, goldhelle »Adieus«. Und die Serviette, mit der er sich zum Schluss den Mund abwischte, das war einer von ihren Schreibärmeln. Und der Mundwischer war ein scheuer, andächtiger Kuss. Benno Stehkragen erwachte erst erschrocken aus seinen Träumen, wenn der Oberkellner, der stoppelbärtige Josef, der ebenso zum Inventar des koscheren Restaurants gehörte wie Benno zum Inventar der Industriebank, unaufgefordert an seinen Tisch trat und diskret frug. »Habe Sie nicht gerufen, Herr Stehkrage? Und ich wollte Ihnen auch sagen, in Ihre Abonnementskarte ist abgelaufen. Ich habe Ihnen gleich eine neue ausgestellt.« Er überreichte auch sofort die neue Abonnementskarte, indem er dabei mit der Serviette wedelte wie eine fliegengeplagte Kuh mit dem Schwanz und wusste, jetzt gab es eine Mark Trinkgeld. Das war die seit vielen Jahren zwischen ihm und diesem Stammgast übliche Taxe, die als Trinkgeld ausreichte für die 12 Mahlzeiten, über die die Karte lautete. Hätte ihm Benno einmal versehentlich nur 90 Pfennig gegeben, so würde der stoppelbärtige Josef mit ruhigem Gewissen gesagt haben, »Sie haben sich geirrt, Herr Stehkragen.« Und hätte ihm Benno mehr gegeben, so würde er den Betrag zwar eingesteckt, aber dabei sich gedacht haben, »Er ist mir schuck geworden. Na ja, halb war es ja schon immer.« Zum vierten Male sah Benno nach Martha mittags um 2:15. Dann erst traf sie im Büro ein, wie es denn überhaupt die Angestellten nachmittags mit der Pünktlichkeit nicht allzu genau nahmen. Denn um 2 Uhr waren die meisten Bürochefs und Prokuristen, die die Börse besuchten, noch beim Mittagessen. Die Junggesellen unter ihnen leisteten sich sogar noch ein Verdauungsviertelstündchen im Kaffeehaus. Die Nachmittagsunpünktlichkeit und die darauffolgende halbe Stunde süßen Nichtstuns, das sich freilich unter dem Schein eifrigster Arbeit verbarg, war übrigens den Beamten wohl zu gönnen. Denn gegen 2:45 Uhr trafen die Ausgeher mit den Auftragsbüchern, Notizheften, Telegrammen von der Börse ein und brachten eine Unmenge Arbeitsstoff, der unter allen Umständen bis 6 Uhr abends bewältigt sein musste. Von Büro zu Büro wanderten diese Auftragsbücher und Notizhefte. Jedes wollte sie zuerst haben. Jedes fand, dass man sie in den anderen Büros über Gebühr lange zurückhielt. Streit und Schimpfen begannen als würdige Einleitung zu der Arbeitshetze, die nun alltäglich einsetzte. Da gab es Stöße von Fakturen auszuschreiben, zu berechnen, nachzurechnen, Wertpapiere aus den Schränken und Gewölben zu entnehmen, vielseitige Nummerverzeichnisse anzufertigen, Couponbogen und Coupons auf ihre Richtigkeit zu prüfen, Wechsel zu girieren, endlose Einträge in dicke Bücher vorzunehmen, Briefe, Briefe, Briefe zu schreiben. Da gab es Dutzende von Unklarheiten, Missverständnissen, Fehlern, ewig wiederkehrenden Dummheiten. Telefone und Haustelefone läuteten ununterbrochen, gellende Klingelzeichen riefen Angestellte in die Direktion und zu den Prokuristen, Türen wurden heftig zugeschlagen. Jedermann befand sich in gereizter, überhitzter, aggressiver Stimmung, die sich bei der geringsten Kleinigkeit in Grobheiten und Wutausbrüchen entlud. »Zum Donnerwetter, was legen Sie da für einen Wisch auf meinen Platz?« »Das ist nicht meine Arbeit, das geht mich gar nichts an.« »Fragen Sie nicht so albern, woher soll ich das wissen?« »Es gibt doch nichts Dümmeres auf der Welt als ein Weib, wenn wir nur keine Weiber mehr im Geschäft hätten.« »Sie sehen doch, dass ich jetzt keine Zeit habe. Scheren Sie sich zum Kuckuck!« »Ach was, beschweren Sie sich bei der Direktion, wenn es Ihnen nicht passt!« Mitunter wurden sogar Ohrfeigen angeboten und manchmal kam es um ein Haar zu Tätlichkeiten. Nur ein Beamter ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, das war der dicke Rehle. Rauchend und schnupfend behauptete er seinen Schalterplatz im Wechselbüro mit unerschütterlichem Humor, gefeit gegen alle Anstürme. »Fräulein Schäkel, komm mal herbei, schleich dich einmal zu mir, mein Herzl. Was hast denn da schon wieder für ein Stibbel zusammengerechnet?« Und nachdem das Fräulein Schäkel zerknirscht seinen Fehler eingesehen hatte: »Da hast mein Radiermesser, geh hin und besser dich, sonst kriegst dein Lebtag keinen Mann und stirbst als alte Jungfer mit einem Mops und 32 falschen Zähnen.« Es wäre freilich praktischer gewesen, das Fräulein hätte gleich ein Loch in die falsche Note radiert, denn die Rasur entging nicht dem geschärften Auge Rittershausen, dem alle Schriftstücke, ehe sie das Büro verließen, vorgelegt werden mussten. Und alsbald krähte seine langweilige Stimme: »Radierte Not, das dulde ich nicht. Fräulein Bär, schreiben Sie die Note ab.« Vorsichtshalber zerriss er sie gleich in zwei Stücke. »Schreib die Note ab«, echote der dicke Rehle. »Wir haben ja Zeit. Es ist noch lang bis Mitternacht.« »Guten Tag, Herr Stehkragen«, begrüßte Martha ihren Pultgenossen nachmittags. »Guten Tag, Fräulein Nelke«, erwiderte Benno. Sie quittierte die naive Huldigung wieder mit einem freundlichen Lächeln und reichte ihm gewohnheitsmäßig ihren Bleistift und Tintenstift zum Spitzen hin. Benno war durch jahrelange Übung ein Künstler auf diesem Gebiete geworden. »So ein Bleistift ist wie eine Zwiebel«, dachte er. »Da kommt auch immer eine Schale nach der anderen, bis man auf den Kern stößt. Oder man kann auch sagen, er ist wie ein Verband oder wie ein Wickelgamasch.« Für alle Dinge und kleinen Ereignisse seines Lebens fand er Vergleiche und Bilder. Und wenn auch diese Metaphern oft recht kindlich und töricht waren, sie bereiteten doch seinem talmudistisch geschulten Geist eine harmlose Freude und eine gewisse Genugtuung, die nicht ganz frei war von unschuldiger Eitelkeit. »Dankeschön«, empfing Martha ihre messerscharf gespitzten Stifte zurück, die ihr der kleine, bucklige Benno mit der Grandezza eines Mundschenks überreicht hatte. Und dieses »Dankeschön« klang noch tausendmal schöner als vormittags das »Adieu«. Das »Adieu« war das silberhelle Klingen einer Tischglocke, dieses »Dankeschön«, aber das war das bedeutungsvolle Dröhnen der Sturmglocke oben im Dom, die nur bei Großfeuer geläutet wurde. Und es war ja ein Großfeuer entstanden. Schon brannte der kleine Benno Stehkragen lichterloh. Gegen 4 Uhr gab es in der Industriebank eine kleine Vesperpause. Die meisten Beamten, bis über den Kopf in dringlichen Arbeiten steckend, begnügten sich damit, ihre Brote und Brötchen auszupacken, um unter der Arbeit hier und da einen Happen abzubeißen. Die natürliche Folge war, dass es alle Tage einige Fettflecke auf Briefen und Fakturen gab, die nun neu geschrieben werden mussten, was ebenso natürlich die Ursache zu neuem Ärger, neuen Vorwürfen, Schimpfen und Gezänk abgab. Im Coupon-Büro, dessen Tätigkeit weniger von der Börse abhing, so dass sich hier die Arbeit gleichmäßiger auf den ganzen Tag verteilte, gönnte man sich eine geruhigere Vesperpause. Aber während dieser Vesperpause blickte Benno nicht zu Martha hinüber. Denn in dieser Vesperpause trat Herr Wittmann an das Pult um kauend sich ein bißchen mit Martha zu unterhalten. Benno steckte seine Nase tiefer in die Couponpäckchen. Er wollte nicht hören, was die da drüben plauderten. Er wollte nicht. Aber er konnte doch nicht verhindern, dass Marthas helles Lachen zu ihm herüberdrang und dass einzelne Sätze an sein Ohr schlugen wie Peitschenhiebe.